Dass die Nanini mit 54 Mutter geworden ist, ah, das ist ja schon erstaunlich. Findest du das auch, Chef? Mit 54. Und dass die trotzdem auf Tournee geht. Schon vor 30 Jahren haben wir alle für die geschwärmt. Die große Gianna Nannini aus Italien. Und jetzt war ich mit meinem Kumpel Marcel zum Rockkonzert gefahren. Von Tübingen ins südlicher gelegene Tuttlingen. Sie war schon in München und Berlin. Aber ich wollte ja unbedingt hierher. Ha, ja klar, weil dir sonst das Benzin zu teuer gewesen wäre. Aber Bello e impossibile. Oder die domsche Verführung. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Regie Alexander Schumacher. In Tuttlingen, das habe ich dir nie erzählt, da bin ich aufgewachsen. Und wir haben da hinten am Waldrand gewohnt, Liptinger Straße. Und hier an der Burgruine Hohenberg habe ich als Kind in der Anderles gespielt. Graf Eberhard im Bad hat die Festung 1460 bauen lassen. Im Dreißigjährigen Krieg haben die Österreicher sie niedergebrannt. In Janerles spielen wir jetzt hier aber nicht. Als ich 10 war, sind wir nach Tübingen gezogen. Ah, ich habe langen Heimweg gehabt. Cher, was heißt eigentlich Bello e impossibile? Schön und unmöglich heißt das. Schön und unmöglich. Bello, bello e impossibile. Es ist jetzt aber keine Begeisterung. Da passiert was. Wir stürmten los. Aus der Ruine raus in den Wald. Oh, Jesus. In einem Gehölz lag eine junge Frau. Psst, sie sagt was. Ein Mann war über sie gebeugt. Das also das Leben. Dann fiel ihr Kopf zur Seite. Der Mann richtete sich auf. Wer sind Sie? Was haben Sie getan? Ich bin Arzt. Ich war spazieren. Ich kam zu spät. Moment mal. Sie bleiben hier. Er ging ein Stück weg, rief die Polizei an. Die junge Frau lag da, erstochen. Im blutigen T-Shirt, auf dem Sophia Loren abgebildet war. Die junge Tote rührte mich sehr. Und ihr T-Shirt verwunderte mich. Ist das denn wieder aktuell? Sophia Loren? Ja, sieht so aus, ja. Aber wenn ich mir das recht überlege, ist das gar nicht das Gesicht von der Sophia Loren, glaube ich. Meinst du nicht? Es fällt mir gerade nicht ein, wer das sein könnte. Dann fiel es ihm doch ein. Eine Schriftstellerin. Schließlich ist Marcel Haug Buchhändler. Ja, Hedwig Dohm. Eine Ähnlichkeit ist schon da. Und wer ist das, Hedwig Dohm? Die schönste Frau Berlins im 19. Jahrhundert. Hm, lange her. Ja, sie war völlig in Vergessenheit geraten, wird erst langsam wiederentdeckt. Dann muss die junge Frau doch großes Interesse an der gehabt haben. Würdest du mit einer Dichterin auf der Brust rumlaufen? Die Polizei kam, die Spurensicherung, man begann abzusperren. Außer uns gab es schon eine ganze Anzahl Neugieriger. Wir wichen aus, standen da, sahen, dass mit dem Arzt gesprochen wurde. Mit größter Liebenswürdigkeit schaffte ich schließlich, von einer Polizistin Auskunft zu erhalten. Also vielleicht von Frau zu Frau. So, von Frau zu Frau einfach. Oder weil ich mich als Privatdetektivin vorstelle. Ich kann weiter sagen, aber es interessiert mich einfach. Wissen Sie, als Frau ist man da doch ganz anders betroffen. Also die Tote heißt Phyllis Kahn, ist 22, aus Bebenhausen und Studentin an der Uni Tübingen. Sie suchen die Tatwaffe, vermutlich ein Messer. Und jetzt Ihre Personalienfrau. Wie war doch gleich Ihr Name? Cher Ebinger. Auf der Heimfahrt nach Tübingen meinte Marcel, es täte ihm leid, dass wir in so eine Sache reingerutscht seien. Nur wegen meinem Tuttlingen. Diese Phyllis war wirklich auch eine Schönheit. Groß, blond, eher ein Model. Und ein kluges Gesicht. Am liebsten würde ich mehr über sie herausfinden. Klingt ja, als ob du mit deiner Detektei nichts zu tun hättest. Ja, ich habe in letzter Zeit gut verdient. an saudummen Ehebrüchen in den besten Honorationkreisen. Das T-Shirt dieser Phyllis geht mir nicht aus dem Kopf. Ich muss jetzt schon mal fragen, sag mal, geht dir die Sache so nah? Naja, doch, also ja. Sehr sogar. Ja, also dann wäre es vielleicht doch besser, Cher, wenn ich... Also, wenn dir das so ans Herz geht, dass ich vielleicht doch lieber heute Abend bei dir bleiben tät? Das war mir jetzt doch etwas arg daneben. Ich grübelte, ob mein guter Marcel Haug immer noch nicht verwunden hätte, dass zwischen uns nichts mehr läuft. Haugle? Nein. Wir waren lange weg. Ich muss die Katze streicheln. Am Vormittag saß ich im Gärtle, die Katze auf dem Schoß, als der telefonisch angekündigte Klient kam. Stettenheim. Ich bringe wie versprochen die Zeitung mit. Tag, Herr Stettenheim. Was schreibt unser Schwäbisches Tagblatt? Stettenheim hatte einen Auftrag für die Detektei angekündigt. Hier, nur eine kurze Meldung über den Tod von Phyllis Kahn beim Nannini-Konzert. Setzen Sie sich doch. Danke. Es ist brandeilig. Der hochgewachsene, drahtige Stettenheim hatte silbergraue Schläfen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie gefärbt wären. Oder wie das heute bei Männern heißt, getuned. Sie wollten mir erzählen, was Sie mit der Sache zu tun haben. Ja, ja. Der Mann machte einen recht selbstbewussten Eindruck, obwohl er Delikates zu berichten hatte. Um es kurz zu machen, die junge Phyllis hatte eine Affäre mit meiner Frau. Jana ist auch noch sehr jung. Es soll da heftig geknallt haben und es gab einen bösen Streit. Also werden wir in den Fall reingezogen. Glauben Sie, der Streit hat mit dem Tod von Phyllis Kahn zu tun? Ich bitte Sie, nein. Ich liebe Jana, ich würde ihr nie was Böses zutrauen. Pardon. Und ich selbst habe zum Glück ein Alibi. Ich war beruflich unterwegs. Sonst würde ich Sie ja nicht engagieren. Wir können uns den Skandal einfach nicht leisten. Ach, so schlimm ist das heute doch nicht mehr. Na, hören Sie mal. Ich habe eine hohe Position in der Industrie. Und ich sage es Ihnen lieber gleich. Ich hatte auch was mit der jungen Frau. Ah ja? So? Ja. Nennen Sie es ruhig ein Trio infernal. In letzter Zeit hatte ich allerdings den Eindruck, nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Schon. Ja. Ich wünsche aber, dass das Ganze vertraulich behandelt wird. Ist schon klar. Phyllis Freund, Hemmrich, war ahnungslos. Oder zumindest angeblich ahnungslos. Sind wir uns einig? Ja, Herr Stettenheim. Ich sollte am besten auch mit Ihrer Frau sprechen. Ich sag's ihr. Adieu. Merci. Ade. In der Zeitungsmeldung stand, die Polizei habe den Lebensgefährten der Toten vernommen. Ich fuhr erst einmal hin, in unser schönes kleines Bebenhausen. Hemmrich war nicht da. Die Nachbarin in der Zeughausstraße erzählte, ja, die Polizei sei da gewesen und nach längerer Zeit wieder weggefahren. Danach sei auch Herr Hemmrich weggefahren. Der sei recht umtriebig, Mitglied beim Roten Kreuz. Dort zeigte man mir ein Gruppenfoto, auf dem er zu sehen war. Im Jogginganzug, modisches Bärtchen, ein rechthaberisches Gesicht. Im Schachclub Bebenhausen sei er und im Schützenverein Tübingen. Über Hemmrichs Freundin Phyllis Kahn wisse man eigentlich nichts. Ischhalterei schmeckte, also von auswärts. Als nächstes rief ich einige Bekannte in der Uni Tübingen an und bekam schließlich einen Termin bei einer Dozentin, bei der Phyllis studierte. Phyllis Kahn war meine Lieblingsstudentin. Frau Dr. Siebenbrot schien geweint zu haben, was gar nicht zu der athletischen Frau passte. Sie können sich denken, wie mir zumute ist. Am Telefon hatte sie gezögert, mich zu empfangen. Sie war ja so unglücklich. Ihr Kerl ist, wenn ich das sagen darf, recht einfach gestrickt, macht irgendetwas Kaufmännisches. Nun wirkte es, als erteile sie eine Unterrichtsstunde über eine geniale junge Frau und einen Gefährten, der ihr nicht das Wasser reichen konnte. Diese fulminante junge Frau war doch viel zu schade für so etwas. Phyllis hatte Flügel der Fantasie. Und etwas konkreter vielleicht? Frau Dr. Siebenbrot ließ sich nicht lumpen beim Konkretwerden. Die Fakultät schreibt in Kooperation mit einem Theater einen Stückewettbewerb aus. Ein Thema um eine historische Persönlichkeit. Fast alle haben sich für Uhland und was hier sonst üblich ist entschieden. Phyllis Kahn hat ein Hedwig-Dom-Stück eingereicht. Das ist mutig, weil sich bisher noch nie jemand mit dieser nun ja eher vergessenen Person beschäftigte. Hedwig Dom ist doch nur als Schwiegergroßmutter von Thomas Mann geläufig. Merkwürdigerweise liegt aber von einer anderen Einreicherin, die gar nicht Studentin ist, Jana Stettenheim, ein Stoff mit dem gleichen Thema vor. Ob da wohl eine der anderen den Stoff klauen wollte? Eine der anderen? Die Stettenheim hat geklaut. Ich weiß nicht wie. Phyllis' Privatleben interessiert mich natürlich nicht. Mich interessiert das große Talent. Hier. Sie gab mir ein Papier. Das Exposé des Stücks. Phyllis war ein Juwel. Ein Juwel, sagte sie errötend und eindringlich. Der Mörder kann nur ein Kerl sein, der ihr Können nicht erträgt. Ebinger? Jana ist einfach weg, verreist. Ach, Entschuldigung, ich bin's, Stettenheim. Ja, was heißt das, einfach verreist? Mir ist es gar nicht recht, dass meine Frau abgetaucht ist. Sie ist bei ihrer Schwester in Berlin. Abgetaucht? Mir wäre es ja am liebsten, Sie fahren auf Spesen selber hin und klären das, damit kein falscher Eindruck entsteht. Holen Sie sie am besten zurück. Und was macht die Schwester in Berlin? Die ist Galeristin. Da ist man doch heutzutage in Berlin. Ich gebe Ihnen Adresse und Telefonnummer. Ach ja, und Janas Mobilnummer. Und wo war Ihre Frau gestern? War sie mit im Konzert? Das weiß ich nicht. Ich kümmere mich nicht um alles. Ich machte mich ans Packen, sagte der Nachbarin Bescheid wegen Katze füttern, Post, Blumengießen und fuhr zur Buchhandlung Heckenhauer am Holzmarkt, wo Marcel arbeitet. Ich berichtete ihm auch vom Stückewettbewerb und ließ mir ein Hedwig-Dom-Buch geben. So, die einzig gute Biografie, die es gibt. Ah. Von Isabel Rohner. Mhm. Und erst jetzt, im 21. Jahrhundert. Ist das denn ein berufliches Interesse von dir? Na ja, um diese Phyllis zu verstehen, muss ich doch eine Ahnung von ihrem Idol haben. Er war mir nicht böse. Er war höchstens verlegen. Die Hand war ganz ruhig, als er mir ein Foto zeigte. Hedwig Dom. Hier, da siehst du selber die Ähnlichkeit mit der Sophia Loren. Oh ja, ein schönes Gesicht mit hohen Wangenknochen, einer schmalen, leicht gebogenen Nase, einem sinnlichen Mund mit vollen, weichgeschwungenen Lippen. Große dunkle Augen, langes dunkles Haar. Wie auf dem T-Shirt von der Toten. Phyllis, die ist mir ein Rätsel. Hatte eine Liebesbeziehung zu einem Kerl und eine Liebesbeziehung zu einer Freundin. Ja, auch zu deren Mann. Und die Dozentin errötet, wenn sie von ihr spricht. Tja. Wie Motten um das Licht. Tja. Ach, Theaterautorin müsste man sein. Ach, Marcel. Ich genoss die Sonne auf dem Balkon im Hotel, las in der Dombiografie, dann die Skizze des Theaterstücks, die ich von der Dozentin Siebenbrot hatte. Phyllis schien hier ein flott gestricktes Drama zu entwerfen, einen Ehekrieg, in dem die Zähmung einer Widerspenstigen missglückt. Hedwig, geboren 1831, hat eine schwere Jugend mit mehr als einem Dutzend jüngerer Geschwister und einer prügelnden Mutter und flüchtet in die Ehe mit einem erheblich älteren Mann, der in der besten Gesellschaft Berlins zu Hause ist. Ernst Dohm, Chefredakteur der während der Revolution 1848 gegründeten Zeitschrift Kladderadatsch. Er schmückt sich mit der schönen Gemahlin, vermittelt ihr auch Bildung. Phyllis Kahn hantierte mit Trash-Effekten. Hedwig erzieht die Kinder, bettelt ums Haushaltsgeld, während der Mann sie betrügt. Ein Alkoholiker, der sein Geld im Glücksspiel verjubelt und vor Gläubigern flüchtet. Es kommt zu Ehekrächen und nach dem fünften Kind ist Schluss. Hedwig bildet sich autodidaktisch weiter, bietet erfolgreich Zeitungen Artikel an. Sie kritisiert die Rechtlosigkeit der Frauen, macht sich den eigenen Mann zum Feind, doch andere unterstützen ihre Karriere. Das Königliche Theater führt schließlich Stücke von ihr auf. Der Schluss war knallig. Hedwig wird eine berühmte Frauenrechtlerin, die auch mal mit dem Arbeiterführer Ferdinand Lassalle Haschisch konsumiert. Die Zeitschrift ihres Mannes verliert den revolutionären Schwung und wird eine spießige Postille. Ernst Dohm säuft sich zu Tode. Ebinger, kommen Sie rein. Jana erwartet Sie schon. Ich bin die Schwester. Laut ist es. Die kleine Galerie für audiovisuelle Kunst war in einer Altbauwohnung. Berlin ist der weltweit beste Platz für Klangkunst. Kommen Sie hier herein, da haben Sie mehr Ruhe. Ja. Ich lasse euch beide jetzt allein. Da sind Sie ja. Da bin ich. Jana Stettenheim stand an ein Vertigo gelehnt, in einer einstudierten Pose. Sehr zierlich, sehr jung, aufmerksam in ihrer ganzen Haltung. Die grünen Augen fest auf mich gerichtet. Mein Mann hat mich telefonisch schon präpariert. Welche Fragen auf mich zukommen könnten. Egal, ob von der Detektivin oder von der Polizei und wie ich reagieren soll. Und? Wie reagieren Sie? Dass ich ungeschickt bin und ein Dutzend Mal zustechen müsste, bis jemand tot ist. Solche Sachen halt. Er selber war ja beruflich unterwegs, sagt Stettenheim. Wissen Sie immer, wann Ihr Mann auf Reisen ist? Ich habe ihn nicht ausgehorcht. Sie sah sehr unschuldig aus. Ich könnte mir vorstellen, dass auch um Jana Stettenheim die Menschen schwirren wie Motten um das Licht. Ich muss immer noch an das T-Shirt von Phyllis denken, das Gesicht. Ich habe gelesen, Hedwig Dohm habe wie eine Italienerin ausgesehen, sei sehr zierlich gewesen. Wie sie. Sie rauchte eine Zigarette nach der anderen. Bot Rotwein an. Der Wein ist leicht. Cheers. Cheers. Wie war das mit dem Stückewettbewerb und Ihrem Streit? Ich hatte Phyllis Material für ihr Stück geliefert. Aber dann hat die aus Hedwig und Ernst Dohm Knallchargen gemacht. Die hat alles verzerrt. Dem Effekt zuliebe ist der Mann ein Schurke und die Frau hat nur ihre Karriere im Kopf. Wie bei Phyllis selbst. Bei Ihnen dagegen zählt das Wesen eines Menschen. Wenn ich liebe, dann liebe ich richtig. Sie sagte es sehr zart. Ja, zärtlich. Und hauchte mir Zigarettenrauch ins Gesicht. Phyllis hat mit einem nur gespielt. Auch mit Ihnen? Wenn ich ja sage, bin ich verdächtig? Ich hätte sie erwürgen können. Da habe ich meinen Entwurf eingereicht über die echte Dom. Erwürgen? Wann und wo hätten Sie sie erwürgt? An Hedwigs Grab? Hedwig Dohm war die radikalste Frauenrechtlerin mit Forderungen, die bis heute noch nicht alle erfüllt sind. Sie forderte das Selbstbestimmungsrecht jeder Frau und damit gleiche Lebens- und Arbeitschancen für beide Geschlechter, wie ihre Biografin Isabel Rohner schreibt. Der St. Matthäus-Kirchhof sei viel besucht, hatte Jana gesagt. Schön. Es gäbe Führungen zu Gräbern von populären und von vergessenen Berühmtheiten. Die Grabstelle war längst aufgehoben. Erst kürzlich wurde sie wiederhergestellt. Ihre politischen Artikel schlugen ab den 1870er Jahren ein wie eine Bombe. Der Frauen Natur und Recht. Oder was die Pastoren denken. Mit kluger Polemik stritt sie für die Frauenrechte gegen berühmte Männer. Auch Genies wie Strindberg und Nietzsche. Auf dem Grabstein steht Hedwig Dohm. Wo liegt denn ihr Mann begraben? Ja, als ich das erste Mal hier war, habe ich eine der Führerinnen gefragt, wieso denn auf dem heutigen Grabstein der Name von Ernst Dohm fehlt. Und die Dame, es war eine andere als die heute, sagte, ja, die war doch nicht verheiratet? Eine Frauenrechtlerin? In Wirklichkeit hat Hedwig Dohm verfügt, im Grab ihres Mannes bestattet zu werden. Sie lebte 36 Jahre länger als er. Ah ja? Unsere Tübinger Star-Autoren Inge und Walter Jens haben über die Tochter Hedwig Pringsheim geschrieben und über die Enkelin Katja Mann. Als eine der ersten forderte sie das Wahlrecht für Frauen, erklärte, dass Frauen und Männer erst durch Erziehung und Ideologie Gegensätze werden. Sie erzog ihre eigenen 4 Töchter als gleichberechtigte Menschen. Es klang wie Schüsse und eine Frau stürzte hin und blutete an der Schulter. Jana reagierte hysterisch. Bring mich weg! Bring mich weg! Ich verstand ihre heftige Reaktion nicht sofort. Vor Schreck war sie zum Du übergegangen. Warte! Vor einem Mausoleum blieb eine ältere Dame mit Gießkanne stehen. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie was gesehen? Einen jungen Mann, so ein sportlicher, sportlich gekleidet, mit so einem dünnen Bart um den Mund, glaube ich. Ich erinnerte mich plötzlich an das Gruppenfoto mit Hemmrich in Bebenhausen. Aber dann war das Ganze doch sehr vage. Vielleicht war es auch nur der Schatten. Ich habe die Brille nicht auf heute. Jana lief hinter mir her, zitterte. Ich will weg hier. Komm, ja, ist ja gut. Wir gehen weg. Es ist ja gut. Er hat ja schon Phyllis auf dem Gewissen. Meinst du den Hemmrich? Ja, und jetzt bringt er mich um. Komm, ganz, ganz ruhig, es ist ja alles gut. Dir ist nichts passiert. Hast du ihn gesehen? Gesehen habe ich ihn nie. Gehen wir endlich. Auf dem Friedhof waren inzwischen Polizisten und befragten die Gruppe. Das Opfer, das ich nicht erklären konnte, warum jemand schießt. Und Sie standen also in der Nähe? Ist das richtig? Ja. Ebinger, Privatdetektivin. Wir kommen aus Tübingen. Geben Sie meiner Mitarbeiterin die Adressen, auch die Berliner. Die Kollegen von der Kripo melden sich dann bei Ihnen. Janas Stimmungen wechselten ständig. Zurück in der Galerie benahm sie sich aufgekratzt, kicherte über ihre Hysterie. Ein Knäuel von Emotionen. Ihre Gefühle seien von Phyllis Tod besetzt. Ich redete jetzt absichtlich nicht von Phyllis Freund Hemmrich, sondern fragte nochmals nach dem Streit der beiden Frauen. Warum kam es bei euch zum Streit? Wir waren ja beide beeindruckt von Hedwig Dohm. Aber für Phyllis war das alles historisch, eben Stoff fürs Theater. Für mich war das wie das eigene Leben. Ich hatte einen beschränkten Vater, der prügelte, also riss ich früh von zu Hause aus. Ich bin in die Ehe geflüchtet wie Hedwig Dohm. Zucker, Milch? Einfach ohne. Ich war von ihren Romanen hingerissen. Phyllis nicht. Ich kenne die Romane nicht. Sie schrieb nicht nur über Menschen ihrer Zeit, sondern auch über Frauenfiguren künftiger Generationen. Damals unerhört neu. Hast du vor, Schriftstellerin zu werden? Vielleicht, ja. Aber darum geht's doch nicht. Ich will einfach anders leben. Ich will meine Freiheit ausprobieren. Vielleicht klingt das jetzt blöd, aber ich habe meine Wünsche und ich will einfach nicht vertrocknen. Da hätte ich aber nicht geheiratet. Er hat mich schon gereizt, der Stettenheim. Und mit Jungs in meinem Alter habe ich es eh nicht so. Er ist ungewöhnlich und sehr sinnlich. Ja, er überrascht einen immer wieder. Und Phyllis Kahn? Ich habe sie nicht geliebt. Ich habe sie gelebt. Jana, Telefon. Dein Mann. Ja, hallo. Hast du die Ebinger überstanden? Na, frag sie. Sie ist da. Ich musste mit dem verdutzten Stettenheim telefonieren. Haben Sie den Verdacht entkräftet? Meine Frau ist unschuldig. Ich bin ja dran. Ich verstehe nicht, was da so schwierig sein soll. Sie glauben doch nicht, meine Frau fuchtelt mit Messern rum. Ich erwarte Ihren Bericht. Meinetwegen gesimst, den Fall aufklären können Sie auch in Tübingen. Da bin ich nicht so sicher. Da war ich nicht so sicher. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Jana hatte behauptet, Hemmrich sei der Täter. Ebenso konnte sie es sein. Ich will es jetzt wissen, sagte ich mir. Und blieb noch länger. Gefällt dir die Musik? Eine Tübinger Komponistin, Josephine Lang, 19. Jahrhundert. Jana war heiter, gelöst. Ich nickte und hörte zu. Mignon, in Goethes Wilhelm Meister, die Figur der Mignon. Auch Hedwig Dumm verwendet sie. Die Sehnsucht nach dem Süden und nach Liebe. Hedwig ist nach Italien gereist, wie ihre Romanfiguren. Sie hat so herzzerreißend geschrieben. Ihre Frauenfiguren leiden in ihrem Sehnen. Ich, Agnes Schmidt, habe ein Leben gelebt, wo ich gar nicht dabei war. Man hatte meine Natur an die Kette gelegt. Sie war sicher verheiratet, diese Romanfigur. Mhm. Und nach dem Tod ihres Gatten ist diese Frau endlich frei und reist nach Florenz und Capri und verliebt sich in einen jungen Mann. Nun bin ich losgelassen und ich irre in der neuen, fremden Welt umher und würde vielleicht Unheil anrichten. Aber da ist schon eine neue Kette. Das Alter. Das Alter. Wie wahr. Tja, würde Hedwig Dumm heute leben, würde sie uns lieben. Wir sind frei. Es wäre doch schlimm, wenn wir unsere Möglichkeiten nicht ausleben würden. Hedwig hatte das nicht. Sie lebte zu früh, im falschen Jahrhundert. Ich sah Janas kindliche Lippen. Ihre Augen, die ganz und gar nicht kindlich waren. Und da hatte ich bloß eine Lebensweisheit parat und ich glaube, ich schwäbelte dabei. Oft leben wir gar nicht, Jana. Es ist eine Figur in uns, die lebt. Oder tötet. Sie drückte heftig die Zigarette aus, atmete mir ins Gesicht. Diese junge Frau, für mich die verdächtigste von allen, bedrängte mich. Ich fühle mich sehr allein gelassen. Ich mag dich. Ich streichel dich. Ich beiß dich. Ich will dich. Ihr Haar in meinem Haar. Es ging mir alles sehr nah ans Herz. Es geht um Mord. Und? Wo soll's denn hingehen? Machen Sie das Gedröhne aus. Fahren Sie mich einfach in der Gegend rum. Ich, Agnes Schmidt, habe ein Leben gelebt, wo ich gar nicht dabei war. Im Kopf Janas Stimme. Man hatte meine Natur an die Kette gelegt. Ich muss wie in einen Traum geraten sein. Ein Traum, gewiss. Ich hatte Jana beleidigt. Ich kehrte im Morgengrauen zurück. Ich träumte, ich käme ins Zimmer. Ich stürme ins Zimmer. Da liegt Jana aber mit Stettenheim und sagt, dass sie ihm den Mord verzeiht. Blutet an der Schulter und trägt ein Sophia Loren T-Shirt. Na, nu? Den Stettenheim, den Ehemann von Jana, hatte ich bisher nicht ernsthaft verdächtigt, außer in diesem kurzen Traum, den ich abschütteln wollte. Und endlich schlafen. Es war heller Tag. Ja, hallo? Bist du schon wach? Marcel. Ich muss dir dringend was berichten. Der Journalist Dr. Böse vom Schwäbischen Tagblatt war gerade da und hat erzählt, sie hätten den Hemmrich wegen dem Mordfall aushorchen wollen. Aber der Hemmrich, der wäre verschwunden. Die Presse macht der Polizei Vorwürfe, weil der nicht gleich verhaftet wurde. Oh. Im Moment würde ich den ganzen Auftrag am liebsten hinschmeißen, aber das geht natürlich nicht. Du, Marcel. Hm? Was bitte? Ist? Ja, du musst herkommen und mich beruhigen. Ehrlich gesagt, du musst mir helfen. Hanau jetzt aber auch. Ja gut, es ist Wochenende. Aber das kostet Cher. Das sage ich dir gleich. Marcel. Endlich schlief ich ein und wurde am Mittag geweckt. Mit derselben Frage. Hallo? Na, bist du schon wach? Können wir uns treffen? Irgendwo. Ganz wie du willst. Nein. Ich muss mich erst verdauen. Ich grübelte, ging zur Kripo, berichtete vom Friedhof, fragte, wieso sich die Kripo nicht wie besprochen gemeldet habe, sprach vom Verbrechen an Phyllis in Tuttlingen und von Phyllis Freund Hemmrich. Da erst unterbrach mich Hauptkommissar Krüger. Das ist Schnee von gestern. Ich dachte, Sie liefern sachdienliche Hinweise. Wie meinen Sie das? Frau Ebinger, wir haben den Täter doch festgenommen. Aber so? Einen verwahrlosten Mann, der einen verwirrten Eindruck macht. Auf mehreren Friedhöfen hat er Frauen belästigt und mit einer alten Pistole bedroht. Derzeit ist er zur psychiatrischen Untersuchung. Das ist was ganz anderes. Auf dem Matthäikirchhof wurde geschossen. Das habe ich durchaus begriffen, Frau Ebinger. Ich versuchte, den Kommissar zu überzeugen. Mit der Geschichte der beiden liebenden Frauen. Mit ihrer Bewunderung für eine Schriftstellerin. Ich erklärte schließlich sogar, wer Hedwig Dohm ist. Ein absurder Versuch. Detekteien haben nicht den nötigen Einblick in die polizeiliche Arbeit. Ach. Ja. Ihre Frau Stettenheim mag ja subjektiv Angst gehabt haben, aber objektiv hat das nichts mit der Sache zu tun. Da reimen Sie sich was zusammen. Bei den ersten Vorfällen hat der Mann eben noch nicht geschossen. Das steigert sich. Nach dem unguten Gespräch setzte ich mich am nahen Kanal auf eine Bank, wollte überlegen oder mich ablenken. Las in der Dom-Biografie, stieß auf Hedwig Dohms hohes Alter von 88 Jahren. Im Januar 1919 erlebte sie noch die Einführung des Frauenwahlrechts, um das sie als erste Frau in Deutschland überhaupt fast 40 Jahre gekämpft hatte. Am 1. Juni 1919 starb Hedwig Dohm an einer Lungenentzündung. Ihr letzter Satz soll eine Frage gewesen sein. Das also war das Leben? Und das hatte Phyllis sterbend zitiert. Phyllis, die vom eigenen Talent überzeugt war, aber es war noch nicht anerkannt. Oder jemand ertrug es nicht, wie ihre Dozentin meinte. Ja, Siebenbrot. Entschuldigen Sie die Störung, Frau Dr. Siebenbrot. Es geht mir immer wieder durch den Kopf. Was glauben Sie? Könnte einer Ihrer Studierenden Phyllis aus Neid umgebracht haben? Das habe ich mich selbst gefragt und längst verneint. Definitiv. Das sind harmlose Leutchen. Die haben von Phyllis Arbeit kaum etwas mitgekriegt. Ach, und noch was, Frau Dr. Siebenbrot. Waren Sie auch beim Konzert? Natürlich nicht. Ich war in keinem Konzert. Ich war auf einem Kongress. Nietzsche-Kongress. Im Hotel konnte ich surfen. Nach dem letzten Nietzsche-Kongress, nach Diskussionsforen und Teilnehmerlisten, fand keine Frau Dr. Siebenbrot und nahm mir vor, nachzuhaken. Da traf Marcel ein. Er war mit dem Auto nach Berlin gefahren. Ich hatte für ihn ein Zimmer gebucht. Du hast Stress mit dem Fall. Es gibt Gefühle, die man nicht haben sollte. Hier stand früher das Haus Potsdamer Straße 27a. In der dritten Etage lebten die Dohms 7 Jahre. Zur Aufmunterung führte mich Marcel andern Tags auf Hedwig Dohms Spuren durch Berlin-Tiergarten. Das war damals eine vornehme Gegend. Montags hatten sie ihre Salonabende. Da wurde über Kunst, Politik und Gott und die Welt getratscht. Berühmtheiten wie Fontane und von Bülow kamen. Er hatte sich gut vorbereitet. Ganz Berlin wollte eingeladen werden. Und als es eines Abends wegen Überfülle hieß, einer zum Fenster herausgefallen, rief der Zeichner Wilhelm Scholz vom Kladderadatsch: Gott sei Dank, dann ist ein Stuhl frei geworden. Marcels ruhige Art tat gut. Die meiste Zeit ihres langen Lebens wohnte sie in der Nähe des Landwehrkanals und des Tiergartens. Sie soll eine brillante Schlittschuhläuferin gewesen sein. Und sie schrieb unablässig. Ihr Mann, Ernst Dohm, hinderte sie keineswegs, obwohl ihre radikalen politischen Feuilletons zu Drohungen gegen die ganze Familie führten. Also sogar gegen die Kinder, die aber ihre Mutter verehrten. Er erzählte mir, Hedwig Dohm sei ein Rätsel gewesen. Ach, sie war ein großes Rätsel. Hat fast nichts über sich berichtet, auch nicht in Briefen. Nichts über ihr privates Leben, über sich selbst, ihre Intimität. Vielleicht hat das die beiden jungen Frauen beschäftigt. Ja? Cher, ich werde schon wieder verfolgt. Jana. Ich habe Angst. Jemand war zweimal im Café, nah bei der Galerie und ist mir gefolgt. Ich bin ins Haus gerannt. Ich traue mich einfach nicht mehr raus. In der Nähe der Galerie sahen wir einen Mann in einem Café. Er saß dicht am Fenster. Ich erkannte ihn sofort. Marcel, das ist er. Hemmrich, der Freund von Phyllis Kahn. Jana glaubt, er habe Phyllis getötet. Was ist denn los? Ja. So, Freundchen. Was soll denn das? Wir überraschten Hemmrich, nahmen ihn in die Zange. Marcel hielt ihn fest. Ich zeig's dir an. Ja, mach doch. Hemmrich wehrte sich, hielt dann still. Keine fiese Matenten, gell? Ich bin Privatdetektivin Ebinger. Sie kommen hier nicht weg, Hemmrich. Haben Sie auf Jana geschossen? Er wurde überraschend schnell gesprächig. Sie hat erst mein Schätzle verführt und auch umgebracht. Das verschlagene Weib, das Hintertückische. Was hätten Sie denn gemacht? Der Mörder in Blumen geschickt. Sind Sie ein guter Schütze? Ja. Uns tut mir ja schon leid. Wir merkten zu spät, wie er taktierte, wie er uns einlullte. Lassen Sie mich. Ich muss mit der Stettenheim reden. Sie können mich ja begleiten. Irgendwie gottergeben sah er aus, wie er Marcel anschaute. Und die Täuschung gelang. Marcel muss den Griff gelockert haben. Hemmrich sprang hoch. Schlug Marcel ins Gesicht, der schlug zurück. Und Hemmrich riss sich los und türmte. Und Marcel hinterher und hatte keine Chance, ihn einzuholen. Ich lief hinterher auf die Straße. Kein Hemmrich. Und Marcel kehrte zurück. Mir war es auch schon besser. Aber Phyllis, die ist erstochen worden, nicht dich erschossen. In so ein Konzert kannst du heutzutage keine Pistole mitnehmen, eher noch ein Messer. Hey, sie haben nicht bezahlt. Ich krieg noch 8,40. Sie haben doch gar nichts bestellt. Aber der dritte Mann? Dritter Mann? Der Typ bei Ihnen. 8,40. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich zahl's. Und ich hätte gerne ein Bier. Ich griff zum Handy, rief Jana an. Die reagierte ängstlich. Ich hab's ja gewusst. Der macht mich kalt. Erst Phyllis und dann mich. Die Stimme ihrer Schwester Elke laut dazwischen. Wir gehen zur Polizei, und zwar heute noch. Jana, wir können uns sofort treffen. Stettenheim holt mich gleich ab. Ich ging trotzdem in die Galerie. Marcel blieb im Café. Janas Schwester war diesmal recht kühl. Jana ist nicht da. Gerade weggegangen. Dann warte ich. Im Gästezimmer, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wie Sie wollen. Ich genierte mich nicht. Ich kramte in Janas Sachen. Legte auch Musik auf. Aber trotz aller Ausdauer fand ich nichts, was mich weiterbrachte. Ach, da bist du. Sie stand hinter mir. Ich hatte sie nicht gehört. Elke sagt, du wartest auf mich? Es klang verhalten, trotzig. Ich drehte mich zu ihr um. Wir waren bei der Kripo wegen Hemmrich. Stettenheim kommt gleich. Ich wollte nachfragen, doch sie wirkte plötzlich schwach, verletzlich. Wartest du schon lange? Warum sagst du denn nichts? Ich schämte mich. Jaya. Aber ich nutzte ihre Schwäche aus. Stellte ihr die Frage, die mir schon lange durch den Kopf ging. Deine Wut auf Phyllis. Habt ihr euch über Hedwig Dohms intimes Leben gestritten? Warum willst du das wissen? Ich schien einen besonderen Nerv getroffen zu haben. Ich glaube, du hast mich wirklich verstanden. Weißt du, Phyllis war der Meinung, Hedwig habe bestimmt heimliche Liebschaften gehabt, habe aber nichts preisgegeben. Das ist doch eine Verleumdung. Diese Frau war vollkommen... Das hast du Phyllis gesagt? Und wie hat sie reagiert? Sie hat mich ausgelacht. Ich nahm sie in den Arm. Sie zitterte. Ich ließ sie einfach reden. Sie hat sich Heimlichkeiten für Hedwig Dohm ausgedacht. Ich musste Hedwig Dohm spielen, bei ihr. Die Dohmsche Verführung hat sie das genannt. Es sollte immer in Italien sein und ich musste Hedwig zitieren und Phyllis lieben. Und dazu lief Naninis Hit Latin Lover. Ich gab ihr einen Kuss auf die zarte Haut ihrer Schläfe. Da platzte Stettenheim herein. Jana, was machen Sie denn noch hier? Später. Auf alle Fälle ist Ihre Frau an Phyllis Tod unschuldig. Das wusste ich bereits, aber... Ich ließ ihn stehen. Hallo? Ich glaube schon, dass Janas Bewunderung echt ist. Von heute aus begreifen Literaturkenner Hedwig Dohm als eine der ersten modernen Schriftstellerinnen. Ja? Mit innerem Monolog und allem drum und dran. Zu ihrer Zeit im 19. Jahrhundert las man aber Gottfried Keller und Theodor Storm jedenfalls Traditionelles. Wie ich hinausschaute, sah ich Stettenheim und Jana. Sie prügelten sich im Auto. Eigentlich eher sie. Marcel, komm. Der macht die fertig. Komm. Ja, ich komm. Hören Sie auf! Hauen Sie sie ab! Mich hatte der Kerl mitten ins Gesicht getroffen. Jana flüchtete ins Hotel. Marcel schlug zu. Mit dem hatte Stettenheim nicht gerechnet. Er flog. Sie hören von mir. Der Auftrag ist gekündigt. Wir verarzteten Jana. Au. Er ist schon in der Galerie auf mich los. Und dich macht er auch noch platt. Ja, Heiligsblechle, mich? Ja, weil du den Auftrag versaut hast, sagt er. Ihn in den Skandal reingeritten hast. Die Bullen grinsen, sagt er. Belästigen ihn mit schlüpfrigen Fragen. Und wieso prügelt er dann dich? Ich hab's ja auch vermasselt. Hat Stettenheim öfters von Jähzorn? Aber mir nicht. Das war das erste Mal. Ist er gewalttätig? Er ist manchmal wild. Dominant, aber gewalttätig. Du glaubst doch nicht, dass er, Phyllis... Stettenheim hat mit mir über das Trio Infernal gesprochen und dass er nicht mehr im Mittelpunkt stehe. Was meint er damit? Phyllis war unkontrollierbar. Männer mögen das nicht. Au. Sie sagte mir, sie werde sich nicht mehr mit ihm allein treffen. Und das hat er nicht ertragen. Ist ausgerastet. So ist schwer. Ich bräuchte auch mal was zum Blutstillen. Ich mach das, Marcel. Moment. Ah, oh, danke. Das ist nett. Wir fahren zurück nach Tübingen. Ich will mit Cher. Ich will bei dir bleiben. Nur vorübergehend. Bis ich wieder ruhiger bin. Bitte. Bitte. Bitte, bitte. Kaum waren wir in Tübingen, bestand ich darauf, zur Wohnung Stettenheim zu fahren. Egal, ob er schon zurück ist oder nicht. Er war nicht da. Assistiert von Marcel kramte ich zügig in Schreibtisch und Regalen, obwohl Jana Stettenheim dabei war. Ich schaute in Terminkalender und Belege und musste mich davon überzeugen, dass Stettenheims Alibi zu stimmen schien. Marcel brachte einen Stapel Briefe. Einige waren von Phyllis. Und auf einem stand nur das Wort Jana. Das ist ihre Schrift. Den Brief kenne ich ja gar nicht. Nein. Lies vor. Den Tod selbst bestimmen. Nicht im Stillen, sondern theatralisch. Durchdacht. Cool. Trash und großer Auftritt. Dafür üben. Präzise. Shakespeare'sches Format. Jana war blass geworden, steckte den Brief ein. Phyllis hat sich also umgebracht. Oder ein neues Drama erfunden. Jana wirkte seltsam gefasst und wollte allein sein. Und ich grübelte. Trash, das erinnerte mich an was. Wo willst du denn hin? Zu Dozentin Siebenbrot. Unangemeldet. Sie wohnte in Uninähe in der Doblerstraße. Ja. Guten Tag, Frau Doktor. Sie kommen doch mit leeren Händen. Habe ich recht? Dieser Hemmrich ist ja noch immer auf der Flucht, schreibt die Zeitung. Und Sie tappen hinterher. Natürlich habe ich recht. In einem Regal entdeckte ich ein Foto. Phyllis. Mit Filzstift stand da ewig dein. Ewig dein. Das hat Phyllis geschrieben? Das geht sie gar nichts an. Und mit einem Mal kippte die Stimmung. Ja. Ja. Ewig dein. Was für eine Dreistigkeit. Was für eine jämmerliche Lüge. Und ich habe diese dumme Gans vergöttert. Gefördert. Ich habe alles für sie getan. Alles. Die war doch absolut talentlos. Aber ich hätte was aus ihr gemacht. Ich kann das nicht verzeihen, dass sie ihre Hurerei wichtiger fand. Der Mann, der war mir egal, aber die Frauen, diese jungen, blöden Dinger, ich habe sie gehasst, diese Nutte. Ich habe sie gewarnt. Entweder Treue oder ich lasse dich fallen. Aber sie hat's ja nicht ernst genommen. Wie ich diese Frau ansah, die knochig, machohaft vor mir stand, dachte ich unwillkürlich an Hedwig Dohm, die im Buch von einem ihrer jungen Besucher voller Bewunderung geschildert wurde. Verschwinden Sie doch endlich! Diese kleine, sagenhaft alte Frau lebte nicht im Einst, nicht im Heute, sondern nur im Übermorgen, mit Generationen, die noch kommen werden. Ich stand vor einer Siebenbrot, einer Karikatur der Frauen, die Hedwig Dohm erhofft hatte. Sagen Sie mir einfach, wie es passiert ist, Frau Dr. Siebenbrot. Das könnte Ihnen so passen. Oh. Frau Siebenbrot. Ich berichtete Jana und Marcel, dass Frau Siebenbrot sich die Pistole in den Mund gesteckt hatte. Und? Hat abgedrückt? Ich hab gedacht, so machen es nur Männer. Sie war gleich tot. Ich hab mich einen Moment gewundert, dass es kein Messer war in ihrer Hand. Ich werde mich von Stettenheim scheiden lassen. Auf der Stelle. Und ich werde zu einer Freundin nach Stuttgart ziehen. Jetzt gleich. Ich ruf sie gleich mal an. Und sie ging telefonieren, spazierte im Garten auf und Hallo ab. Maike, hier ist Jana. Und ich, die Katze und Marcel saßen stumm da und hörten Gianna Nini. Bello e impossibile. Schön und unmöglich. Gia. Er sah mich an und berührte meine Hand. Marcel. Ja? Marcel, du musst mir noch einen Gefallen tun. Ja. Ja, mich in den Arm nehmen. Aha. Und ja, du weißt schon. Nein. Ha, das ganze Programm. Oh. So wie in alten Zeiten. Du meinst, als Regeneration? Ah ja. Bello e impossibile oder Die dummsche Verführung. Kriminalhörspiel von Joy Markert. Es sprachen Cher Ebinger, Maren Kreumann, Marcel Haug, Uwe Müller, Jana Stettenheim, Jördis Triebel, Stettenheim, Michael Rotschopf, Dr. Siebenbrot, Cornelia Boje, Phyllis Kahn, Lisa Hirdinar. In weiteren Rollen Uta Halland, Marie Leuenberger, Alexander Kuhn und Jörg Petzold. Ton und Technik Martin Eichberg und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Christoph Richter. Regie Alexander Schumacher. Produktion Deutschland Radio Kultur 2013.